Ihr Lieben, vor den Fernsehern, ich grüße euch sehr herzlich. Wir sind im Radio hier schon zugange. Ich begrüße euch herzlich bei Domian, beim 1Live-Talk-Radio. Und wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, über welches Thema auch immer, über Gott und die Welt, über Sex und Liebe, über Politik, über traurige Sachen, über schöne Sachen, einfach wenn ihr mit mir reden wollt, dann solltet ihr diese Nummer hier wählen, 0800 5678 111, oder ihr könnt auch faxen, auch kostenfrei übrigens, unter 0800 5678 110. Sandra ist dran. Sandra ist 22 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Sandra. Ja, ich habe da ein sehr großes, kompliziertes Problem eigentlich für mich. Mhm. Und zwar geht es darum, meine Schwester bekommt ein Baby und hat nur noch 2 Wochen vor sich. Aha. Wie alt ist die Schwester? Die ist 26. Ja. Und der Vater, der ist kurz nachdem sie wusste, dass sie schwanger ist, ist der also, haben die sich getrennt. Was weiß ich auch, aus welchem Grund auch immer, habe ich mich auch nie damit auseinandergesetzt. Das hat sie dir nie erzählt? Nee, hab ich, ich habe eigentlich nie nachvollzogen, was sie so macht und was sie so tut. Wir hatten eigentlich nie so großartigen Kontakt zueinander. Ah ja. Und jetzt war ich aber allerdings vor ungefähr 5 Monaten auf einer Fete und da war auch ihr Ex-Freund und naja, wir hatten auch schon einiges getrunken, wie das nun mal so ist, wenn man nur auf Feten geht und ja, da sind wir auf dem gleichen Weg, weil wir den gleichen Weg hatten, auch zusammen nach Hause gegangen, da ist noch Metro und wir haben auch miteinander geschlafen. Und trotzdem ist die Pille, dann bin ich aber schwanger geworden. Jetzt möchte ich das Kind auch gerne behalten, aber Ich muss noch mal fragen, als du mit dem mitgegangen bist, nein, umgekehrt, er mit dir mitgegangen ist, als du ihn angeschaut hast, da kanntest du den aber, ne? Ja. Oder ist das hinterher rausgekommen, dass er der Ex... Nein, ich kannte den, Fandest du den vorher auch schon gut? Oder? Ja. Ja, das schon. Mhm. Ja. Jetzt sind die beiden Mädels, die Schwestern, von dem gleichen Typ schwanger. Ja, richtig. Jetzt weiß ich nicht, wie soll ich damit umgehen. Irgendwie werden sich die Kinder ja auch ähneln. Was? Weil? Irgendwie werden die sich, wenn die auch irgendwie Merkmale haben, die auch der Vater hat. Irgendwie die Kinder meinst du, ja. Die da? Ja, ja, klar. Ja gut, das ist jetzt nicht das primäre Problem. Das Problem, die erste Frage, finde ich, ist jetzt an deiner, finde ich an deiner Stelle, will ich das Kind? Ja, das Kind will ich auf jeden Fall. Ist gar kein Thema. Ist kein Thema. Ja, das ist die, du meinst jetzt, wie offen du damit umgehen sollst. Bitte? Du meinst jetzt, du weißt nicht, wie offen du damit umgehen sollst. Richtig, oder? Richtig. Was spricht dagegen, ganz offen damit umzugehen? Weiß ich nicht. Mir fällt im Moment kein... Ich weiß nicht, dass meine Eltern auch so verstehen würden, wie die Familie so damit umgeht. Das weiß ich nicht. Also es ist natürlich eine kuriose Konstellation, aber es ist keine Katastrophe. Nee, weil ich auch ein Ausweg, klar. Aber jetzt ist auch noch die weitere Frage, wie ist der Typ drauf? Hast du ihm das erzählt? Ja, klar. Und er will aber das Kind nicht haben. Er will das Kind von dir auch nicht haben und er will mit dir auch keine Beziehung haben. Doch, Beziehung schon, aber das Kind. Warum ist denn der so komisch drauf, was die Kinder angeht? Weiß ich nicht, der hat sich auch so nicht darum gekümmert, wie meiner Schwester geht oder was sie macht oder so. Wie lange war der mit deiner Schwester zusammen? 2 Jahre. 2 Jahre? Ja. Und jetzt kümmert er sich gar nicht darum? Nein. Ist aber auch ein scheiß Kerl, finde ich. Ja, irgendwo schon. Irgendwo schon, auch wenn er das Kind nicht haben möchte, es ist nun mal entstanden und er trägt auch damit Verantwortung. Ja, richtig. Und ich finde, dann sollte er sich, auch wenn er nicht mit deiner Schwester zusammen ist, sollte er sich um das Kind kümmern. Richtig, finde ich auch. Ja? Würdest du denn mit dem zusammen sein wollen? Ja, offiziell nicht, inoffiziell. Verstehe ich nicht, wenn der sein wahres Gesicht so eigentlich schon gezeigt hat bei deiner Schwester, dass du dann noch scharf auf dem bist. Und er lässt dich ja jetzt genauso hängen, wie deine Schwester hat hängen lassen. Ja, irgendwo schon, ja. Also, was eure Beziehung anbelangt, das muss man sehen. Du wirst das Kind haben. Ich finde, dass du mit ganz offenen Karten spielen solltest. Wenn du auch an in der Familie. Ja, auch in der Familie. Wenn du jetzt anfängst, da irgendwelche Lügengeschichten zu erzählen, irgendwann kommt es raus und ist es für das Kind ist es nicht in Ordnung. Das habe ich ja noch gar nicht erzählt. Also bis jetzt weiß es nur ich und er. Also ich sehe kein großes Gegenargument, da jetzt wirklich sehr zu lügen oder irgendetwas Komisches aufzubauen. Ich wüsste nicht, wem das nutzt. Keinem nutzt das. Und an deiner Stelle würde ich mir wirklich aber 10-mal überlegen, ob ich mit dem zusammenbliebe. Du bist irgendwie ganz begeistert von dem und blind, habe ich den Eindruck. Kann das sein? Ja. Ja, siehst du? Doch, irgendwie schon. Er will aber dein Kind nicht haben und würde am liebsten dich zur Abtreibung drängen, ne? Ja, nicht drängen unbedingt. Aber er möchte das halt nicht. Er möchte das auch nicht, dass das offiziell wird. Ach, das ist ein feiger Kerl. Komm, er ist mir so schon unsympathisch, was du mir von ihm erzählt hast. Ohne, dass ich jetzt viel von ihm weiß. Mhm. Ohne viel von ihm zu wissen. Mhm. Wenn du dein Kind haben willst, steh zu deinem Kind, trag dein Kind aus. Ja, das verstehe ich auf jeden Fall. Und lass diesen Kerl sausen. Oder nimm den noch mal so richtig in die Zange. Mhm. Und lass dich nicht zu sehr blenden von was auch immer, was er Tolles an sich hat, dass ihr Mädels so auf den fliegt. Mhm. Alles Gute. Ja, danke. Sandra, tschüss. Ja. Tschüss. So, es geht weiter mit Stefanie. Und Stefanie ist 25 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ja, Stefanie, dein Thema. Es geht um devote Männer. Um devote Männer? Mhm. Im SM-mäßigen oder wie? Oder generell? Eigentlich generell, aber auch schon im SM-mäßigen eigentlich. Stefanie, ich unterbreche dich mal kurz. Ja. Und sage mal einen Hinweis an meine Regie. Die Leitung 9 blinkt blau, da stimmt irgendetwas nicht. Das ist für euch ein böhmisches Dorf, aber ich glaube, die Kollegen im Hintergrund kapieren das schon. Also, devote Männer auch im SM-Sinne. Ja, genau. Mhm. Und zwar habe ich eigentlich relativ wenig Erfahrung damit. Mhm. Habe jetzt aber seit ein paar Wochen halt jemanden, wie soll man das sagen, im üblichen Sinne einen Sklaven. Du hast eine Sklavin. Der mir den Haushalt macht, der mich rumchauffiert und Sachen einfach tut, die ich ihm sage. Wie kommt man an einen solchen Sklaven? Ich glaube, viele von uns sind interessiert daran. Wie gesagt, hast du ja auch schon oft gehört, dass es halt diese 090er-Line gibt. Ja. Und der hat sich halt auf mein Intro gemeldet, also das eigentlich völlig neutral ist. Das ist so eine Pinnwand, ne? Oder bitte? Das ist so eine Art Pinnwand, ne? Was heißt Intro gemeldet? Ja, also ich habe eigentlich ein ganz normales Intro gehabt. Also was heißt Intro? Wir können das alles nicht kennen. Man stellt sich halt vor. Ganz normalen, braven Bürger kennen nicht das Intro auf diesen schäbigen, schweinischen Lines. Das muss gar nicht immer schweinisch. Ja. Also man stellt sich da halt vor. Ja. Und wie gesagt, dann melden sich halt entweder Männer, die halt mit mir sprechen wollen oder halt je nachdem. Mhm. Und mein Intro ist halt relativ neutral, also das heißt, also ich habe da nur meinen Namen aufgesprochen und eigentlich sonst nichts. Mhm. So, und dann meldet er sich und sagt, ob ich denn das eigentlich nett finden würde, wenn er meinen Haushalt machen würde. Und da ich haushaltsmäßig nicht unbedingt so die perfekte Hausfrau bin, habe ich eigentlich recht pragmatisch gedacht und habe gedacht, das ist ja nett. Aber wie absurd, du sagst nichts in dieser Richtung, du stellst dich nur ganz neutral vor und der bietet an, dir den Haushalt zu führen. Ja, also das mag ich... Du hast sowas Dominantes in deiner Stimme, das ist es. Habe ich auch gerade schon gehört. Ich zuckte auch schon zusammen, als Stefanie ans Telefon gerade kam. Wie ehrlich war? Ja. Das ist gar nicht wahr. Es ist, du machst mir erotische Angst. Oh. Was sehr reizvoll ist. Ich habe überhaupt gar kein Bestreben, dich da irgendwo zu beeinflussen. Nein. Also, Aber das habe ich eigentlich schon öfter gehört. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Es ist halt nur... Das hat der liebe Gott dir so in die Stimme gelegt. Ja, so, halt. So hat er sich also gemeldet und dann hat es irgendwann das erste Treffen gegeben. Genau, dann hat es das erste Treffen gegeben. Und und eigentlich, wie gesagt, wir hatten am Anfang nur telefoniert und er weiß, dass ich halt relativ wenig Erfahrung auf diesem Gebiet habe. Mhm. Halt nur in sexueller Hinsicht und auch nicht so im Privaten. Also ich weiß zwar so durch Fernsehberichte, wie das so abgeht, aber halt, ich kenne meine Grenzen da halt nicht. Und am Anfang war halt, wie gesagt, nur dieser pragmatische Gedanke. Und als er dann so vor mir auftauchte und sich dann vor mir niederkniete und meine Schuhe küsste, dachte ich, mein Gott, ist das komisch. Aber so ging es dann auch gleich zur Sache. Ja. Gefällt er dir denn erstmal äußerlich? Ja, ist ganz nett. Ist ganz nett. Und wie? Und er kommt zu dir in die Wohnung, kniet sich nieder und leckt deine Schuhe? Das glaube ich nicht. Der küsst deine Schuhe? So fing es an zwischen euch? Ja, genau. Und dann, weil das war ja... Wäre ich ein bisschen irritiert, wenn ich da du gewesen wäre. Ich war auch irritiert. Aber, es war ein komisches Gefühl, aber es war nicht unangenehm. Mhm. So, und, wie gesagt, dann ist er auch immer hinter mir her. Er hat halt einen Mindestabstand von 2 Metern zu mir zu halten und halt immer hinter mir her zu gehen. Mhm. Ja, und er führt wirklich deinen Haushalt? Ja. Er putzt? Ja, also. Putzt er nackt? Ja, wenn ich ihm sage, dass er nackt putzen muss, dann muss er nackt. Oder das ist ja abgefahren. Also er macht alles, was du willst. Ja, muss er. In Frauenkleidern putzt er auch manchmal. Ja. Wie hast du es am liebsten? Nackt oder in Frauenkleider? Das kommt drauf an. Worauf kommt es an? Ja, wie ich so drauf bin. Wie du drauf bist. Wenn ich Lust habe, dann... Also, du, Stefanie, sitzt dann mit einem Glas Champagner auf dem Sofa, rauchst eine Zigarette und er putzt in Frauenkleidern ohne Schlüpfer deinen Fußboden oder was? Ja. Also, oder halt das Treppenhaus. Das ist nur schade, weil halt unter mir eine 80-jährige Frau wohnt. Ja. Aber die sieht schlecht. War das eigentlich nicht so schlimm. Mein Problem ist jetzt eigentlich nur, dass ich ja einen Partner habe. Ach, das auch noch? Ja. Aber der wohnt hoffentlich nicht bei dir. Bitte? Der wohnt hoffentlich nicht bei dir. Nein, der wohnt nicht bei mir, aber er hat ein arges Problem damit. Also ich hätte auch ein kleines Problem, wenn ich dein Partner wäre und da wäre ein Nacktputzer bei dir in der Wohnung. Ja, das geht ja nicht um das Nacktputzen. Nein, ist mir schon klar. Ne? Aber, ja. Gibt es denn auch Sex? Gibt es auch Sex zwischen euch beiden? Nein. Also es ist, das ist abgeklärt. Mhm. Also ich kann ihm sagen, was weiß ich, du stellst dich jetzt in die Ecke und befriedigst dich selbst und das ist dann auch in Ordnung, aber er berührt mich nicht. Machst du das manchmal? Sagst du das? Stell dich in die Ecke und befriedige dich selbst? Das habe ich schon mal gemacht. Ah, du Schwein. Ich finde das äußerst anregend. Aber also, ja, es ist sicher, ich fasse ihn ja in dem Moment nicht an. Was machst du denn dann, während er in der Ecke steht und sich selbst befriedigt? Na, ich gucke ihn an. Und du machst dann an dir nichts? Nein. Also, wenn ich dein Partner wäre, dein richtiger Partner, wäre ich da natürlich auch relativ irritiert. Nein, aber es geht ja in erster Linie nicht um diese Sexuelle, sondern es geht ja in erster Linie um, ja, das ist ja schon eine ganz tiefe Devotheit eigentlich. Könnte man so ausdrücken, ja. Also das, um nicht zu sagen, es ist ein bisschen sehr schon, vielleicht schon pathologisch, ne? Ich empfinde es für ihn auch schon pathologisch, muss ich ehrlich sagen. Also er unterwirft sich mir ja total. Also das heißt also, seine Lebensversicherung ist auf mich aufgeschrieben, ich habe Kontogewalt und so. Wie jetzt? Na, wie lange seid ihr jetzt da miteinander in Kontakt? Also es geht telefonisch schon über ein paar Monate. Also und da hat er seine Lebensversicherung schon auf dich umgeschrieben? Ja. Hey, der ist krank. Also ich will dir das nicht. Das habe ich, also gut, es ist ein Unterschied, ob ich diese Macht besitze oder ob ich sie richtig ausnutze. Also das werde ich natürlich nicht tun. Mhm. Sag mir doch bitte noch, also was er noch für dich macht. Also er putzt für dich, er onaniert vor dir, wenn du es gerne möchtest, er geht einkaufen. Er macht alles für mich, wenn ich ihm das sage. Mhm. Er würde sich auch einen Tag nackt in den Keller setzen, wenn du sagst, ich möchte das. Ja, also es geht auch so weit, dass er, was weiß ich, ich weiß nicht, wenn er hier schlafen würde, dann würde er auf dem Dachboden schlafen. Wenn du das möchtest. Ja, oder was weiß ich, im Hundekörbchen oder was weiß ich wo. Ja, ja. Was war denn das Krasseste, was du ihm bisher vor... Das läuft ja noch gar nicht so lange, Jürgen. Das ist ja noch gar nicht so richtig ausgeprägt. Also das Krasseste für mich ist eigentlich, wenn er halt erwartet, dass ich ihn züchtige oder so. Wenn er erwartet, dass du ihn züchtigst, ja, also schlägst mit der Peitsche. Genau, und da ist also bei mir diese Hemmschwelle eigentlich erst, also dass ich... Du schlägst nicht gerne Männer. Ich schlage überhaupt eigentlich gar nicht gerne. Ich bin eigentlich ein recht friedliebender Mensch. Und ja, also da fängt das erst an. Also am Anfang war ich ihm bestimmt nicht dominant genug, das hat er mir auch gesagt. Ja. Aber das ist ja für mich ein Lernprozess. Er wusste ja, worauf er sich einlässt. Er hat Erfahrung damit. Jetzt mal Schatz beiseite. Das ist kein Scherz. Nein, ich weiß, aber ich habe es jetzt ein bisschen auf die lustige Ebene gehoben. Ja. Jetzt frage ich, der ist natürlich völlig durchgeknallt. Ne? Und das ist eine arme Socke vermutlich. Jetzt frage ich dich aber, Stefanie, in allem Ernst, warum lässt du dich denn auf so etwas überhaupt ein? Das ist doch schrecklich. Ich finde das gar nicht so schrecklich. Ich finde das ja, ich finde es jetzt schrecklich, wenn er jetzt einen riesen Leidensdruck hätte. Und, ja, aber was ist denn mit dir los? Du hast eine feste Beziehung. Ja, ich habe aber zu diesem Mann keine Beziehung. Nee, aber dein Freund wird, der weiß das, ne? Der ist grob eingeweiht, oder wie? Nicht grob, der weiß das. Der weiß das? Ja, genau. Und er hat ein Problem damit, indem er es amoralisch findet. Und zwar in dem Sinne, dass er denkt, ja, was weiß ich, ich weiß nicht, was er für Vorstellungen hat. Er wehrt sich auch dagegen, was weiß ich, den kennenzulernen oder so. Ich kann das von seiner Seite aus... Ja, aber was ist das denn in dir? Was turnt dich denn daran an? Entdeckst du da eine sehr starke, dominante Seite in dir, die vielleicht auch irgendwo ganz verstrickt einen sexuellen Aspekt hat? Nein, diese dominante Seite, die hatte ich ja vorher schon entdeckt in meiner Beziehung. Mhm. Also, aber... aber nicht in dieser krassen Form? Ja, nein, nicht in dieser krassen Form. Also das hat sich da nur auf das Sexuelle bezogen. Mhm. Und nicht auf das private Leben. Also ich bin... Also deinen richtigen Freund, den nimmst du schon mal beim Sex ein bisschen härter ran? Ja. Wie hart? Ja, was weiß ich, Bondage. Mhm. Und er hat schon eine masochistische Ader. Aber das ist immer unterschiedlich, wie weit man da geht. Kannst du denn da... Ich habe ganz normalen Sex mit ihm, aber... Schlägst du ihn? Bitte? Schlägst du ihn? Nein, schlagen tue ich nicht. Mhm. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Mhm. Ja. Ja. Fest dazu zu fassen. Okay. So. Dennoch meine Frage, was macht dich jetzt so an dieser sehr... bizarre, kurios, kranken Beziehung zu diesem Sklaven? Also, das ist einfach dieses Gefühl, dass sie jemand diese Macht in die Hand gibt. Mhm. über sich selbst, mhm. über alles, was ihn betrifft. Mhm. Ja, und also er einfach mir das überlässt, was ich das, mit ihm mache. Das ist dir schmeichelhaft und gefällt dir irgendwo auch? Freut mich sehr, ja. Mhm. So, aber jetzt nochmal. Also nicht nur sexuell oder ist so. Ist mir klar. Jetzt aber nochmal gefragt zu deinem Freund. Was? Wie, hat dein Freund irgendwie dir ein Ultimatum gestellt? Hat gesagt, hier, das mache ich nicht mehr lange mit und wenn du es länger machst, dann tue ich dieses und jenes. Nein, hat er nicht. Aber es tut ihm weh. Nein, ich weiß nicht, ob es ihm weh tut. Er sagt einfach nur, er findet es amoralisch und es wäre halt, ich würde mich dadurch verändern und mein Charakter würde sich verändern. Kann und sein. Würde zum Schwein werden. So. Und kann auch sein. Ja, eigentlich. Ja, da, nun, es mag sein, aber alle Leute, mit denen ich darüber gesprochen habe, also ich meine, es wissen alle außer meine Eltern, das wäre ja noch schöner, aber und die haben alle überhaupt gar keine Probleme damit. Und eine Freundin von mir hat ihn auch schon kennengelernt und... Also, ich will dir sagen, ich tue mich damit auch schwer. Aus folgendem Grund. Nicht moralisch. Also aus folgendem Grund. Ich glaube, dass dein Freund etwas sehr Interessantes gesagt hat. Er weist darauf hin, dass du dich veränderst. Vielleicht, dass du dich negativ veränderst. In deinem Verhalten. Vielleicht auch in dem Menschenbild, was du hast. Und das finde ich bedenklich. Nein, aber nicht. Ich habe ja keinen. Also ich muss zu sagen, dass ich da. Ich bin Krankenschwester von Beruf und ich habe keinen. Ich habe eigentlich ein sehr hohes Menschenbild. Mhm. Und ich gehe auch mit Menschen sehr würdevoll um. Mhm. Und ja, also das projiziert sich nur auf ihn eigentlich, nicht auf andere Personen. Und ich habe auch die Leute, die darüber Bescheid wissen, also die engsten Bekannten, Freunde, die da erwarte ich auch dieses Feedback, sobald ich versuche oder sobald sie merken, dass ich mich verändere. Hast du denn nicht Sorge überhaupt, was mit diesem Mann los ist? Lass uns mal über den reden. Und du trägst da auch irgendwie eine Verantwortung mit für diesen Menschen. Das heißt, also dieser Verantwortung bin ich mir schon sehr bewusst. Mhm. Weil, der ist ja vielleicht wirklich hochgradig gestört. Ich weiß es nicht. Ich sage es oder frage es jetzt. Ja, ich meine, es gibt mehrere solcher Leute. Und was weiß ich, wenn man mal nach Hamburg guckt. Ich weiß. Und da, ja, und die Leute sind ja nicht unbedingt unglücklich. Mhm. Wenn er unglücklich wäre. Mhm. Also im Prinzip sage ich ja auch immer, gerade auch bei diesen ganz abgefahrenen, ungewöhnlichen, erotischen Verbindungen, solange beide keinen Schaden davon tragen, sollen sie es machen. Ist ja eigentlich so meine Grundthese immer. Ja, das ist ja auch meine Grundthese. Ja, und wenn du keinen Schaden für dich davon trägst und er keinen für sich, ist es ja auch okay. Und wenn aber die Komponente deines Freundes muss man halt auch berücksichtigen, wie lange du ihn belasten kannst damit und ob es dir wert ist, vielleicht die Beziehung zu deinem Freund zu gefährden wegen dieser kuriosen Geschichte. Ja, ich weiß nicht. Also ich kann nur sagen, dass es ich für mich keine Liga im Moment auf jeden Fall noch nicht. Keine negativen Auswirkungen auf meinen Charakter oder so hat. Ich denke einfach nur, es hebt im Moment nur mein Selbstbewusstsein sehr. Stefanie, gäbe es folgende Möglichkeit, dass ich am Mittwoch mit deinem Freund reden könnte? Ja, da müsste ich mit ihm sprechen. Ja. Weil er nämlich kein Telefon hat. Mhm. Also da müsste er zu mir kommen. Ja. Also es könnte theoretisch sein. Also ich weiß nicht, ob er diese Sendung jetzt hört. Also weil, mich würde das sehr interessieren. Und ich würde jetzt mal vorschlagen, wir beenden für heute unser Gespräch. Mhm. Mein Redakteur, der Wolfram Spielkowski, ist mit dir nochmal in Verbindung, ja. Wegen deines Freundes und wegen Mittwoch. Und dann würde ich gerne mit deinem Freund nochmal reden und vielleicht auch danach nochmal ein paar Worte mit dir am Mittwoch. Ja, sollen wir so verbleiben? Also, wie gesagt, wenn er sich meldet, dann werde ich ihm das sagen. Ich hoffe, dass er die Sendung gehört hat. Ja, sonst erzählst du ihm davon. Ja, aber ich liebe ihn. Ja, was heißt aber? Ja. Nein, ich wollte ihm das eigentlich nur sagen. Ach so. Und ich liebe ihn wirklich ganz, ganz doll. Ja, umso spannender ist die Fortsetzung am Mittwoch. Okay. Ich hoffe, dass wir uns wiederhören. Ja, hoffe ich auch. Mach's gut, Stefanie. Tschüss. Bis dann. Ciao. Unsere Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Und jetzt ist Rüdiger dran. Rüdiger ist 22 Jahre. Jo, hi Jürgen. Hi Rüdiger. Jo, und zwar mein Thema wäre eigentlich, wie soll ich sagen, Beziehungen. Ein und zwar, ungewöhnliches ja, Thema. Ja, das heißt ungewöhnlich. Sagen wir es mal so, es hat ungewöhnliche Maße angenommen, sage ich mal. Aha. Und zwar, ich bin jetzt seit Ende August, war ich solo, sagen wir es mal so. Mhm. Und bin jetzt schon wieder seit 4 Wochen in einer Beziehung drin. Mhm. Allerdings habe ich die Person noch nicht gesehen. Wie, du bist seit 4 Wochen in einer Beziehung, hast die Person noch nicht gesehen? Richtig. Und wie geht sowas? Das funktioniert so, indem man sich im Internet kennenlernt. Ja. Wir kennen uns jetzt im Internet schon seit Anfang August. Mhm. Sind dort immer super rausgekommen und ich sag mal, sie hat mir geholfen, wo das damals mit meiner Ex-Freundin war, dieser ganze Stress und so. da hat sie mir sehr weitergeholfen. Und da war es halt dann so, dass sie sich in mich verliebt hat. Mhm. Via Internet. Via Chatten quasi, ne? Oder? Ja, so ungefähr. Also nicht übers Telefon. Nein, das war da noch durchs Chatten irgendwo, aber sie hat es mir dort noch nicht gestanden im Chat. Erst vor 4 Wochen, am 27. September, haben wir wieder mal telefoniert, muss ich sagen, und da hat es mir dann gestanden. Wie weit wohnt ihr denn auseinander? Wir wohnen ungefähr 100 bis 120 Kilometer auseinander. Warum habt ihr euch noch nicht getroffen? Ja, das ist ja das Problem. Es kam immer irgendwas dazwischen. Zum einen, sag ich mal, sie hatte Probleme mit ihrem Ex-Freund. Ja, sie wurde von ihm verprügelt, das heißt, sie war im Krankenhaus. Und das heißt, ja, zum einen das, dann konnte sie nicht zu mir kommen, aber sie wollte auch nicht, dass ich sie praktisch so sehe. Und das, sie hat sich halt das erste Treffen anders vorgestellt. Gut, ich meine, dann kam sie dann irgendwann raus aus dem Krankenhaus und ich meine, sie hatte dann eine Anzeige natürlich erstattet, das ist ganz klar, wegen Körperverletzung. Und dann musste sie dann auf Polizei und Gericht und was weiß ich, was da alles war. Also die ganze Sache wirkt dann noch nach aus der alten Beziehung. Ja, im Prinzip, was heißt alten Beziehung? Ich meine, ihre Beziehung war ja, ist ja im Prinzip schon seit Dezember letztes Jahr beendet. Ne? So, jetzt sagst du, ihr seid 4 Wochen zusammen. Ja. Ne? Aber wie kann man denn mit jemandem zusammen sein, den man nicht kennt? Wir haben uns per E-Mail haben uns Bilder zugeschickt. Naja, trotzdem, das ist mir schon klar, wie ihr da kommuniziert habt vielleicht. Aber wie kann man das Wort dann zusammen nennen? Ja, ich meine, wir telefonieren auch jetzt seit dem 27. jeden Tag miteinander. Wie soll es denn weitergehen? Das ist ganz noch am anderen. Wie gesagt, mindestens 3 Stunden telefonieren wir und sind mittlerweile verlobt. Nein! Doch! Ihr seid verlobt, ohne euch je gesehen zu haben? Ihr seid ja Jacke Hühner. Jetzt pass auf, es kommt noch verblüffender. Und zwar, wir werden über Weihnachten nach Amerika fliegen. Sag jetzt bitte nicht, dass ihr heiraten wollt. Doch. Das finde ich aber jetzt ein bisschen zu. Nein, es ist nicht lustig. Das finde ich ein bisschen bescheuert, ehrlich gesagt. Ja. Wie kann man denn einen Heiratstermin anberaumen mit jemandem, den man noch kein einziges Mal gesehen hat? Das ist doch wirklich übertrieben. Ja, ich sag mal. Warum überhaupt? Ich frage einfach, warum? Warum lasst ihr euch nicht Zeit und lernt euch erstmal dann auch wirklich so vis-à-vis kennen? Ja gut, ich meine, wie soll ich sagen, die ganze Sache, was halt bisher passiert ist, die hat uns irgendwo, sag ich mal, mehr oder weniger ziemlich zusammengeschweißt. Ich habe ihr ziemlich geholfen. Ja, das ist ja alles in Ordnung, ja. Das ist ja wunderbar. Aber wieso müsst ihr euch denn gleich jetzt auch aneinander schweißen im juristischen Sinne und heiraten? Ja gut, warum? Ich sag mal... ihr könnt eure Liebe doch genauso gegenseitig euch bestätigen, indem ihr einfach nur erstmal ein Jahr zusammen seid. Heiratet doch nächstes Jahr, im Sommer oder weiß ich was. Ja, ist ja richtig, aber ich sag mal, sie hat, Entschuldigung den Ausdruck, aber eine Menge Scheiße durchgemacht, genauso wie ich. Und, aber dadurch wird das... Wir sind uns beide sicher, dass wir die Zukunft miteinander verbringen wollen, verstehst? Und, Dennoch... Rüdiger, finde ich das alles vorschnell. Lernt euch doch erstmal kennen. Es gibt keinen Grund auf der Welt, dass ihr jetzt schon heiratet. Gibt's nicht. Eure Liebe wird nicht zerstört dadurch, dass ihr jetzt noch nicht heiratet. Ist doch völlig klar. Ja, gut. Und ihr habt beide schlechte Sachen erlebt. Es soll ja demnächst auch wirklich gut weiterlaufen. Ja. Geh doch nicht an so ein großes Risiko ein, dass es vielleicht doch Komplikationen geben könnte mit dieser Frau. Du wirst das jetzt abstreiten, ist mir auch völlig klar. Aber lasst euch doch ein bisschen Zeit, zumindest bis Ostern noch. Ja gut. Wann überhaupt ist denn jetzt geplant, dass ihr euch nur das erste Mal seht? Ja gut, auf jeden Fall diese Woche noch. Naja. Ursprünglich wollte sie heute kommen, aber sie hat jetzt leider ihre Tage gekriegt und hat sie halt tierische Schmerzen und hat sie halt Schmerzmittel genommen. Ja. Und da ist klar, dass sie nicht Auto fährt. Das wäre mir praktisch auch zu gefährlich, das wollte ich nicht. Also... Ich will es dir nicht richtig ausreden, wenn ihr das jetzt so halt euch da so reingebissen habt. Ich finde es nur nicht in Ordnung. Meine Meinung hast du jetzt so gehört. Dennoch wünsche ich dir und dieser Frau natürlich euch alles Glück der Welt, ist klar. Mhm. Und ihr gefällt euch ja auch, ne, aufgrund der Bilder. Ja, auf jeden Fall. möchte er vielleicht, sieht sie zu heute an, weißt du? Ich weiß nicht, ich glaube nicht, sie schläft jetzt, denke ich mal, weil, wie gesagt, nachdem er Mittel, wo sie genommen hat. Ja. Also, dann wünsche ich, viel und schöne Zeit nächste Woche, wenn ihr euch zum ersten Mal seht. Mhm. Also diese Woche noch. Ja, diese Woche, genau, diese Woche. Und beschnuppert euch mal richtig so. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. man muss sich, ich meine, das ist ja so ein alter Spruch, man muss sich ja auch riechen können. Und das wisst ihr ja noch gar nicht, ob ihr euch riechen könnt. Ne? Ja gut, ich meine, wir telefonieren, wie gesagt. Ja, aber über das Telefon kann man nicht riechen. Ja, ist ja richtig, aber wie gesagt, das sind mindestens 3-4 Stunden täglich, was wir telefonieren. Ja, ja, ja, ja. Ich will jetzt nicht überskeptisch sein, aber... Ja, ja, aber das, sowas macht halt doch, sag ich mal, viel aus. Man lernt so einen Menschen ziemlich gut kennen, würde ich sagen. Ja, aber du lernst ihn noch viel besser kennen, wenn du richtig jeden Tag mit ihm zusammen bist. Ja, und Alltag erlebst. Ich auf jeden Fall, natürlich. Ja. Und ich meine, ab 1. November möchte sie ja zu mir ziehen. Auch schon, alles geplant. Ja, alles geplant schon. Na gut. Ja. Seid vorsichtig, dennoch wünsche ich euch alles Glück auf der Welt. Vielen Dank. Tschüss, Rüdiger. Jo, ciao. Jetzt haben wir 1.35 Uhr und 7 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Uhr 36 und 23 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian live heute Nacht, wie jede Nacht, von 1 Uhr bis 2 Uhr und ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Beide Nummern sind kostenfrei und jetzt begrüße ich herzlich die Susanne und die ist 16 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Susanne. Hallo. Ja. Dein Thema. Ja, es geht bei mir um meinen Vater. Ja. Und zwar habe ich den seit 2 Monaten nicht mehr gesehen, weil ich mich vor ihm vor knapp 2 Monaten geoutet habe. Geoutet als was? Ja, als Lesbe. Als Lesbe? Ja. Und seitdem hast du ihn nicht mehr gesehen? Nein. Warum hast du ihn nicht mehr gesehen? Ja, als ich ihm das gesagt habe, hat er mir es erstmal nicht geglaubt. Dann kam dieses, es ist nur eine Phase, so pubertätsbedingt und ich kann es ja nicht wissen. Mhm. Und später hat er mir dann gesagt, wenn es sich nicht ändert, dann will er mich halt nicht mehr sehen. Dann bin ich nicht mehr seine Tochter. Es ist unglaublich. Ich habe gerade einen Gedankensprung und unterbreche unser Gespräch mal ganz kurz, Susanne. Ich möchte ganz herzlich Alexa grüßen in Oberhausen. Liebe Alexa, wir haben, die Hella von Sinnen und ich, wir haben auf dich gewartet und haben gehofft, dass du und deine Eltern doch bei uns gewesen wärst auf unserer Lesung am Sonntag in Gloria. Hat wohl leider nicht geklappt oder ihr habt euch zumindest nicht zu erkennen gegeben. Das ist ja schade. Susanne, ich sage das deshalb, weil Alexa ist auch eine 16-jährige junge Frau. Die hat am Freitag bei mir angerufen und die wollte gerne zu einer Lesung von Hella von Sinnen und mir kommen nach Köln. Und die Eltern haben ihr das verboten, weil da zu viel Schwule und Lesben angeblich rumlaufen und auflaufen und die Alexa auch bisexuelle Gefühle hat und die Eltern damit gar nicht umgehen können. So geht das. Wie hast du denn darauf reagiert, als er das dann so gesagt hat? Ja, also ich meine, er hat mir das am Telefon gesagt, weil kurz nachdem wir uns unterhalten hatten, als ich noch bei ihm war, bin ich ganz ruhig geblieben und habe ihm gesagt, ja, kann sein, mag sein, dass das so eine Phase ist. Bin ich gegangen und später hat er nochmal angerufen. Ihr lebt also nicht zusammen? Nein, meine Eltern sind seit einem Jahr geschieden. Du lebst bei der Mutter? Ja. Mhm. Und das ist für mich im Moment sehr gut, weil sonst wäre es wahrscheinlich noch schlimmer als du. Geht die denn cool damit um? Ja, die weiß es schon länger als mein Vater. Mhm. Und ich hatte eigentlich total Angst, ihr das zu sagen. Und als ich ihr das dann gesagt habe, hat sie mich nur angeguckt, hat gesagt, das ist kein Problem, du bist immer noch meine Tochter und hat mich dann umarmt. Mhm. Aber das macht einem als Kind natürlich zu schaffen, wenn der Vater, wenn ein Elternteil so reagiert, wie du es gerade beschrieben hast, ne, von deinem Vater. Ziemlich. Wie ist denn eigentlich bisher so das Verhältnis zwischen dir und deinem Vater gewesen? Eigentlich habe ich das immer als sehr gut empfunden, weil wir uns gut verstanden haben. Wir sind uns ziemlich ähnlich von unserem Charakter her. Wir konnten gut uns unterhalten und auch über, was weiß ich, über Politik diskutieren. Er hat mich auch darin bestärkt, so mir immer die Kraft daran gegeben, daran zu glauben, dass ich mein Abitur schaffe und so weiter. Und ich hoffe, er hat dich auch darin bestärkt, dass du selbst wirst. Dass du ja, das, ist das lebst, was in dir ist. Ja, das ist eben so schizophren daran, weil mein Vater war eigentlich immer so, es war keine anti-autoritäre Erziehung, aber eine sehr freie Erziehung. So was weiß ich, wenn es zum Bett ging, dann hat er gesagt, ihr müsst es selber wissen, wann ihr schlafen geht, ihr müsst am nächsten Morgen in die Schule und wenn ihr dann hundemüde seid, ist euer Problem. Also es war immer sehr frei, wir sollten uns entwickeln. Umso schlimmer, wenn so einer dann diesem Thema in einer solchen Weise reagiert. Ja, das fand ich ziemlich schizophren von ihm, weil er hat uns alle so erzogen, dass wir uns frei entwickeln. Aber ich sag dir, die Liberalen nach außen, in diese liberalen Kacker, sind manchmal die schlimmsten Spießer. Wirklich. Ja, ich meine, gerade was dieses Thema Homosexualität angeht. Ja, mein Vater hat gerade mit diesem Thema Probleme. Und ich glaube, sein Problem ist, dass ich mich für ihn zu frei entwickelt habe. Dass ihm das nicht passt, die Entwicklung, die da stattgefunden hat. Was sagt deine Mutter denn zu seiner Reaktion? Meine Mutter war total sauer auf ihn. Hat auch versucht, mit ihm zu reden. Ist dann zu ihm gefahren und wollte ihn zur Rede stellen. Das hat aber auch nicht viel gebracht. Er hat sie dann rausgeschmissen. Und meine Mutter ist halt ziemlich sauer auf meinen Vater, weil sie das nicht ganz nachvollziehen kann. Also ich kann für dich nur sagen, dass ich das sehr traurig finde, dass der so reagiert hat. Aber natürlich musst du dein Ding durchziehen. Ne? Und natürlich, wenn er sich von dir zurückzieht, deshalb, ist es ein Scheißvater. Ja, das versuche ich mir auch zu sagen. Nur das Schwierige ist eben, er hatte mir diese Wahlmöglichkeit gegeben, es ist nur eine Phase und du kannst zurückkommen. Und wenn es kein ist, dann bist du nicht mehr meine Tochter. Aber was für ein... Was für ein schlimmer Satz das ist. Ja, ich weiß. Ich meine, Wahlmöglichkeit ist auch ein bisschen extrem, weil das war für mich eine total schwierige Zeit, weil ich weiß, dass das so ist. Ich weiß, dass ich mich so wohlfühle, dass ich so leben will. Aber ich hatte mir echt überlegt, ob es mir wert ist, dafür meinen Vater dann zu opfern. Ja, finde ich ja. Das ist dein Leben, das bist du. Und wenn dein Vater so engstirnig ist und so bescheuert, dickes Ausrufungszeichen, dann ist es wert, ihn zu opfern. Und wie alt ist er? 48, ja. 48. Und wenn er das in den nächsten Zeiten, in der nächsten Zeit nicht kapiert, dass er seine so nette Tochter verloren hat oder verstoßen hat wegen einer solchen Sache, dann hat er es nicht anders verdient, dass du so krass mit ihm umgehst. Das ist sehr schlimm für dich, das ist mir schon klar. Und ich finde es auch sehr, sehr, sehr, sehr traurig. Und ich hoffe, dass sich da vielleicht noch was verändert, dass du ihm vielleicht, wie willst du überhaupt jetzt vorgehen, Walter? Nun ist es ausgesprochen, nun hat er diesen schrecklichen Satz gesagt, dann bist du nicht mehr meine Tochter, wenn es nicht eine Phase ist. Wie willst du dich weiter verhalten? Ja, also ich meine, seit 2 Monaten herrscht halt Funkstille. Das war von mir dann so gewollt, weil ich habe ihm dann später gesagt, nachdem ich mich mit einer Freundin von mir beraten hatte, die etwas älter ist, die mir dann auch von ihrem Coming-out erzählt hat. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich hoffe, dass er sich bei mir meldet, sobald er es eingesehen hat. Das hast du ihm gesagt oder geschrieben? Ja, nee, das habe ich ihm gesagt. Gesagt. Am Telefon. Und im Moment ist es so, dass ich schon ganz gerne irgendwie zu ihm gehen würde und mit ihm darüber reden würde, ob er es jetzt einsieht. Nur im Moment kann ich das noch nicht, weil ich den Abstand noch nicht habe, den ich dafür brauche. Und irgendwann, wenn ich denke, ich schaffe es jetzt, dann würde ich gerne zu ihm gehen und mit ihm darüber reden, ob er vielleicht seine Meinung geändert hat. Du bist ein tolles junges Mädchen, die wirklich sehr dezidiert daran geht. Und ich kann dich wirklich nur bestätigen, weiter deinen Weg zu vollenden. Und er blamiert sich ungeheuer im Moment. Du bist diejenige eigentlich, die schon Reife ausstrahlt, wie du das jetzt auch vorhast zu machen. Eigentlich könntest du jetzt auch sagen, auch ab dafür, wenn der sich so blöd verhält, dann will ich mit dem auch nichts mehr zu tun haben. Aber du bemühst dich ja um ihn, das finde ich ganz toll. Und dann mach es so. Wenn du meinst, dass du stabiler bist, dann suche nochmal das Gespräch. In der Hoffnung, dass er sich verändert. Und wenn er sich dann immer noch nicht verändert hat und immer noch so schlimme Dinge sagt, dann würde ich erstmal ganz auf Abstand gehen und ihm auch sagen, du kannst dich melden, wenn du anderer Auffassung bist. Ja, nur da sehe ich jetzt auch wieder das Problem, die Frage stelle ich mir jetzt schon nach 2 Monaten. Ich meine, 2 Monate sind genug, um uns, dass wir uns ziemlich entfremdet haben, finde ich, weil ich mich in der Zeit viel weiterentwickelt habe, so was meine Sexualität angeht vor allem. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob ich selbst jetzt schon, wenn wir jetzt wieder Kontakt zueinander hätten, ob ich mich überhaupt noch mit ihm verstehen würde, weil das irgendwie für mich immer so ein Hindernis wäre. Das kommt natürlich auf seine Position an, die er dann bezieht. Es kann ja sein, wir wollen es mal hoffen, dass er nach einer gewissen Zeit sich vielleicht sogar entschuldigt bei dir und signalisiert, dass er dich auch so akzeptiert, wie du jetzt lebst. Dann besteht ja auch die Chance, dass man wieder ein neues Vertrauensverhältnis aufbaut. Und das wünsche ich dir und euch von ganzem Herzen. Ja. Was ist dein Vater vom Beruf? Sagst du mir das noch? Elektriker, glaube ich. Oder nein, Programmierer. Programmierer. Wohnt er in einer großen Stadt oder auf dem Land? wir wohnen in einer Stadt, es ist aber keine große Stadt, also wir sind nah bei Köln. Was es alles immer noch gibt, es ist wirklich entsetzlich. Dir gratuliere ich für deine Haltung und noch weiter so, Susanne. Danke. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Nils, 17 Jahre. Schönen guten Morgen. Ja, hallo. Hey, Nils ist super laut auf meinem Kopfhörer. Ja. Aber das ist schön. Ich mag Leute, die man gut verstehen kann. Hi. Dein Thema. Ja, du hattest vor rund 10 Tagen jemanden, der aus den USA so fasziniert berichtet hat, ne? So, der mit Video in Konferenz da reinkam. Es war jemand mit Bildtelefon. Ja, genau. Und der erzählt von einer USA-Reise. Wir alle finden natürlich immer die USA wunderbar. Und plötzlich präsentierte er uns ein Video, was er uns eingespielt hat, sehr pfiffigerweise über das Bildtelefon, mit nackten Frauenbrüsten. Die ja, Männer genau. anfassen. Ich war halt vor rund einem Jahr als Austauschschüler drüben und ich hatte genau das Gegenteil erwartet. Also ich hatte zwar auch so gedacht, schön Party und so und nette Leute kennenlernen, Sprache sowieso. Nur das hat sich bei mir ganz anders entpuppt. Also ich bin momentan mit meiner Organisation vor Gericht gegangen oder gegen, eher gesagt. Mhm. Aufgrund Tatsachen, die da drüben geschehen sind, ich kam in ein Haus, das war völlig verwahrlost. Man dachte anfangs natürlich, das ist halt so, man kennt das ja nicht anders. Man kriegt ja in Deutschland schon gesagt, das ist halt alles ein bisschen weniger. Und man denkt einfach sich so, ja klar, ist dann halt der Standard. Nur dann kam halt keine Heizung auf dem Zimmer. Mhm. Es war arschkalt nachts, ich habe im Pulli geschlafen, in Jeans geschlafen. Mhm. Man geht zu seiner Betreuerin, beschwert sich natürlich, weil das kann ja nicht angehen, dass man sich dann nachts den Arsch abfriert. Ne? Kann nicht so richtig angehen, nee. Und ja, da bin ich da halt hingegangen und gesagt, so von wegen, Leute, kann ich wechseln. Kein Problem, sagt denen aber nichts. Ich, okay, klar, ne, wieder zurück. Kakerlaken kamen dann so nach und nach aus den Ecken rausgekrochen. So, es war also sehr hygienisch, das Haus. Also Müll stapelte sich innerhalb des Hauses, weil die Söhne zu faul waren, den rauszuschleppen. Ja, konntest du denen da nicht sagen, hier, deine Organisation da ansprechen und sagen, hier... Ich habe von Hinz zu Kunst telefoniert, von meiner dortigen Organisation. Mhm. Und es kam immer wieder, wir suchen, wir finden aber nichts. Und das heißt, du warst ganz lange in diesem Siffhaus? Ja, ich war 3 Wochen lang in diesem Siffhaus. Und hast hoffentlich keine Kakerlaken-Eier mit nach Deutschland eingeschleust? Nee, das Einzige, was halt da ziemlich heftig war, zum Beispiel, ich habe vom 13-Jährigen regelmäßig eine Knarre an den Kopf gehalten gekriegt. Das war halt so eine Sache, die vergisst man bis heute nicht. Ne? Also es gibt Tage, wo wenn es dunkel draußen ist oder was weiß ich, ist es laut draußen, ich krieg Panikzustände. Also. Wie hat er das gemacht? Hat er dich dann... kam an mit der Knarre und meinte, so gib mal ein paar Süßigkeiten wieder raus, ich habe wieder Hunger. Und die Knarre war, es war ein richtiges Gewehr und geladen? Die war mein Vater aus dem nebenan, ne? Vater hat ja sein Waffenarsenal, so wie man sich halt aus den schlechten... Also du warst, so kennt. Ja, du warst in einem regelrechten amerikanischen Assi-Haushalt. Ja, natürlich. Mhm. Also da bin ich halt nach den 3 Wochen, habe ich mir gesagt, jetzt reicht's, bin ich nachts abgehauen, aus dem Fenster rausgestiegen, da den Balkon runtergeklettert und dann zum Freund hin, der auch Austauschschüler war. Und das gab dann von meiner Organisation drüben erstmal einen kräftigen Rüffel, also was könnte ich nicht machen, habe ich den Versuch begreiflich zu machen, was man da durchmacht, wenn man einen Knaller im Kopf hat. Dann kam die Antwort, das ist Alltag in den USA. Das ist unglaublich. Ja, und dann musstest du wieder zurück in das Haus, oder wie? Nee. Ich bin dann zu meiner Betreuerin und hab gesagt, wenn sie mich dahin zu schicken wollen, dann kann ich genauso gut wieder nach Hause fliegen. Da habe ich gesagt, also dann brauchen sie mich gar nicht erst da behalten. Dann habe ich halt in der kurzen Zeit, wo ich da war, aufgrund der Kakerlaken und so, weil wenn man sieht, die Töpfe sind dreckig, die werden nicht mit Seife gewaschen, sondern man hält sie unter Wasserhahn. Und das war's dann. Und die Dreckrusten bleiben da und die Kakerlaken sitzen da drin, habe ich dann halt 6 Kilo innerhalb kürzester Zeit abgenommen. Also ich wog dann mit 1,85 Größe nur noch 50 Kilo. Und es wird in tiefer Nacht ganz übel, wenn du so über das schöne große Amerika sprichst. Ja, es ist aber einfach so. Es gibt schöne Ecken in den USA. Es gibt wunderbare Ecken in den USA, es gibt sicher auch wunderbare... Aber ich sag mal, man muss immer stark abwägen. Also ich sag mal, zum Beispiel als Austauschschüler muss man auch sich darauf gefasst machen, es wird immer in Deutschland gesagt, das ist toll. Also es kommen ja nur da Leute hin, die... Du darf man natürlich auch das nicht verallgemeinern, was du da erlebt hast. Ist auch ein Extremfall wahrscheinlich. Ich sag mal so, ich habe da einen kennengelernt, er gesagt zwei, eines auch in der Nacht- und Nebelaktion mit derselben Organisation abgehauen. Aufgrund, weil ihr Bruder sie angemacht also, hat. Also, dieses heißt eigentlich, dass man sehr vorsichtig und gut recherchieren muss, mit welcher Organisation man auf jeden Fall. Also, ich kann nur eine Organisation, die anderen Austauschorganisationen überwacht, empfehlen. Das ist die ABI-Organisation, Aktion Bildungsinformation. Das ist so eine Oberorganisation. Das ist eine, die überwacht die ganzen und die rät auch schon zum Beispiel von meiner grundsätzlich mittlerweile ab. Also, weil es gab, ich habe letztens einen Zeitungsartikel von derselben Organisation entdeckt, da wurden Mädchen sexuell missbraucht vom Vater. Also, ich habe ja auch schon üble Sachen hier in der Sendung gehört. Du bist wieder zurück in unserem schönen Sauber in Deutschland. Das freut uns und wir konnten miteinander reden. Das ist wunderbar. Nils, alles Gute. Jo, tschüss. Tschüss. Britta, 23 Jahre alt, ist hier. Ja, hallo. Hallo Britta. Ja, mein Thema ist Busen. Busen? Großer Busen. Was, große Busen? Ja, so ungefähr. Ich rede gerne über große Busen. Hast du große Busen? Ich habe großen Busen, sehr großen Busen, ja. Ist es zu groß? Ja. Welche Körbchengröße? G. Mhm. Also es geht ja nur bis H von Körbchengrößen her und ich habe G. Mhm. Und habe da halt auch schon einige Rückenprobleme und... Wie viel Gewicht bringen die beiden? Ja, also meine Frauenärztin sagte letztens je 2 Kilo. Je 2 Kilo? Ja. 4 Kilo also? Ja. Puh. Und ja, mein anderes Problem ist halt, also ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Auf jeden Fall habe ich also auch noch keine längere Beziehung gehabt und habe halt auch Angst davor, irgendwie jemanden wirklich an mich ranzulassen. Ich könnte mir vorstellen, dass das so eine zweischneidige Sache ist. Dass du teilweise mit vielen vulgären und obszönen Dingen konfrontiert wirst. Das geht eigentlich. Also es fällt auch niemandem groß auf. Weil du weite Kleider oder weite Pullis trägst, oder wie? Ja. Mhm. Also selbst im Unterwäschengeschäft ist mir schon passiert, dass eine Frau sagt, als ich gesagt habe, was für eine Körbchengröße ich habe, dass sie dann sagte so, ups, wirklich? Nee, glaube ich nicht so, nach dem Motto. Mhm. Hast du denn selbst Hemmungen, dich auf eine Beziehung, auf einen Jungen einzulassen? Also ich habe viele Männerbekanntschaften und so im Anfang ist es okay, aber dann irgendwann nicht mehr. Hast du denn mit einem Mann schon mal geschlafen? Nein. Noch nicht? Hat dich denn ein Mann schon mal nackt gesehen? Nein. Hast du überhaupt Probleme mit Nacktheit? So? Ja. Ja? Ja. Also, wer überhaupt hat dich schon mal nackt gesehen? Ja, also ich bin früher oft geschwommen und... ja, da natürlich, aber ich hatte also ich habe dann irgendwann zugenommen, weil ich die Pille genommen habe aus medizinischen Gründen, habe ich halt einfach noch mehr Oberweite bekommen und seitdem mache ich das auch noch ungerne, so auch also auch ins Schwimmbad gehen oder so. Lebst du allein? Ja. Ja. Was machst du vom Beruf? Ich bin Erzieherin. Erzieherin. Mhm. Mhm. Also ich arbeite mit Behinderten. Ist das so wirklich, dass du dich also wirklich ganz tief abgründig schämst vor den Menschen, vor den Männern aufgrund deiner... Also es ist auch so, also ich kann mir nicht vorstellen, mit einem kleinen Busen rumzulaufen. Mhm. So, aber ich habe halt, also ich weiß halt auch nicht wirklich, ob es mit den Männern auch daran liegt, dass an meiner Oberweite. Aber ja. Ja, aber die Frage ist, schämst du dich wegen deiner Brüste? Ja. Die Frage war ja, ob du dich so sehr schämst, dass du für dich glaubst, dass das wirklich der Grund ist, weswegen du noch keine Beziehung gehabt hast, geschweige denn mit einem Mann geschlafen hast. Ja, das weiß ich nicht. Mhm. Hast du sonst irgendwie noch gravierende Probleme so in deinem Leben? Nö, eigentlich nicht. Mhm. Nö, eigentlich habe ich ein ganz schönes Leben. Eigentlich ein schönes Leben. Also Mann wäre man nicht schlecht, ne, zwischendurch. Oder so generell. Ja, ich lerne auch Männer kennen und ich du hast auch Sehnsucht wahrscheinlich danach, ne? Nach Zärtlichkeit. Ja, natürlich. Ja, klar. Nach Sexualität auch. Lebst du deine Sexualität für dich alleine? Wenig. Wenig? Warum nicht, Britta? Also 23 Jahre, junge Frau? Also ich fühle mich auch nicht befriedigt, also meistens. Hast du denn schon mal das Gefühl des Orgasmus erlebt? Nein. Warum nicht? Warum machst du es dir nicht selbst? Warum experimentierst du nicht mit dir selbst? Ich weiß nicht, also das versuche ich schon, aber es bringt mir auch keine Befriedigung wirklich. Naja, das muss man halt nur langsam angehen und man muss halt alles ausprobieren, bis man dann auf den Trichter kommt, gerade eine Frau, wie man das für sich am besten arrangiert und hinbekommt, dass man eben bis zum Orgasmus dann auch gelangt. Ja, weiß nicht. Doch, bin ich mir. Ich sage immer, es ist obermäßig wichtig, dass man so mit dem eigenen Körper, gerade was Sexualität angeht, auch gut umgehen kann, bevor man sich auf einen anderen Körper einlässt. Hast du da moralische Bedenken, nicht zu onanieren? Nee. Nee, das nicht. Also, ich weiß nicht. Es ist einfach so. Ja, ich weiß nicht, onanieren. Also bis jetzt war es halt nie so eine Erfüllung. Ich weiß nicht, Ja gut, wenn du auch noch keinen Orgasmus dabei gehabt hast, ist das für mich auch keine Erfüllung. Dann rubbelt man da irgendwie rum, aber es kommt nichts rum dabei, ne? Ja. Ja. Also haben wir zwei Probleme oder zwei Aspekte plötzlich auf dem Tisch. Also das mit den Brüsten. Ja. Und überhaupt, dass du vielleicht im Punkt der Erotik und auch Eigensexualität da einiges im Argen liegt, finde ich, bei dir. Ja. Du hast auch keine Freundin, mit der du da so offen drüber redest. Doch. Doch? Und also. Machen die das? Machen die anderen Mädels das? Also über das Onanieren reden wir nicht so, aber. Solltet ihr mal. Also die haben schon, die haben Sex und die haben auch Freunde. Mhm. Und vielleicht könnte die Freundin dir so ein paar ganz pfiffige Tricks verraten, wie man es sich selbst, wie Frau es sich selbst an schönsten macht. Also ich habe auch meinen Geschwistern zum Beispiel auch schon darüber geredet und so die Sachen, die sie mir erzählen, das ist nicht das, was mir gefällt. Ach, das musst du das selbst ausprobieren. Du musst es ausprobieren und selbst erleben. Und ich schwöre dir, wenn du einmal mal den Kniff raus hast, dann bist du ganz scharf drauf, das immer wieder zu machen, auch mit dir alleine. Ganz sicher. Pass auf, ich schlage jetzt Folgendes vor. Ich finde, wenn jemand sehr an solchen Äußerlichkeiten, jetzt wie in deinem Fall an großen Brüsten, leidet, ist das durchaus ein legitimes Thema, über eine Brustverkleinerung nachzudenken. Darüber denke ich auch nach, ja. Aber... Aber in deinem, ja, in deinem Fall würde ich aber auf jeden Fall vorher mich mal versuchen, noch mit einer Beratung in Verbindung zu setzen und vielleicht das eine oder andere Gespräch mit einem Psychologen zu führen. Vielleicht kommen da noch andere Dinge so ein bisschen ans Tageslicht. Ich finde es generell nicht verwerflich, das zu machen, vor allen Dingen, wenn letztendlich ein medizinischer Grund vorliegt, wenn du jetzt schon Rückenschmerzen hast, in deinen jungen Jahren von, was war das, 23 Jahren. Mhm. Also zu bedenken wäre das auf jeden Fall. Generell möchte ich aber auch, dass du jetzt mit meiner Psychologin nochmal sprichst. Hm. Ist das okay? Ja. Ja, das ist Annette heute Nacht. Mhm. Und du legst auf und Annette ruft dich nochmal an. Und dann könnt ihr beiden so von Frau zu Frau reden. Und die Annette hat bestimmt einen ganz guten Ratschlag, wie man das mit der Onanie auch hinkriegt. Okay? Ja, danke. Britta, alles Gute. Ja. Tschüss. So, jetzt haben wir noch den Basti. Stimmt das? Basti, 20. Nee, Pasti, oder? Hallo? Hallo, Petzi. Petzi? Ja, ich bin Mädchen. Du bist ein Mädchen, heißt Petzi, wie süß. Ja, also eigentlich Patricia, aber ist ja egal. Petzi. Nein, und zwar, ich rufe an. Also ich war gestern mit drei Freunden, waren wir im Gloria bei deiner Vorlesung hier mit Hella von Sinn. Ja. Und erstmal fanden wir es natürlich super toll. Das ist schön, das freut mich. Ja, und wir haben da noch eine Frage an dich. Ja. Und zwar... Du hattest erzählt, dass du im Stehen pinkelst. Ja. Und wir wollten das... Soll ich das hier jetzt vorführen, oder was? Nee, das brauchst du nicht. Gott sei Dank. Aber wir wollten das gestern halt irgendwie nicht fragen, weil davor so ernste Themen immer waren. Da ging es irgendwie um diesen Neid. Und vor den vielen Leuten gestern wolltet ihr das nicht fragen. Da habt ihr gedacht, rufen wir mal lieber. Dunkel, das wäre ja nicht so schlimm gewesen. Also, was wollt ihr fragen? Ob du deine Toiletten selber putzt. Oh ja. Ich putze bei mir zu Hause alles selbst. Und ich wische auch immer meinen Boden selbst. Nee, weil das wollten wir nur wissen. Ja. Weil wir dachten, weil viele Männer machen ja so eine Sauerei. Nein, ich bin ein Perfektpinkler. Ich kann sehr gezielt pinkeln, sodass da kaum irgendwas daneben kommt. Und alle, die bei mir zu Besuch sind, können bestätigen, aus meinem Klo kann man essen. Oh, das ist natürlich so sauber ist es. Ich habe auch immer Sakrotan-Spray daneben stehen und sprühe da so rum und mache das mit ein bisschen Toilettenpapier dann nochmal sauber. Das ist gut. Gut, ne? Aber ich muss dir jetzt nochmal Nickel geben. Das ist meine Freundin, die will nicht, aber die möchte dir noch was sagen. Ja, tschüss, Petzi. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ja, jetzt aber Vorrang. Wir haben nicht so viel Zeit. Ja, schnell, schnell. Ich werde hier gezwungen, mit dir zu sprechen. Ja, wie heißt du? Nickel oder Nicole. Nickel. Ich wollte eigentlich nur mal, oder kann dir eigentlich nur sagen, dass ich es gestern auch echt nochmal super fand bei dir. Ich weiß nicht, war vor anderthalb Jahren oder so schon mal mit Markus Müll bei dir, dem Pfarrer aus Iserlohn. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ich erinnere mich, ja, genau. Und ja, ich kann eigentlich nur sagen, dass es gestern echt mal wieder super war. Vielen Dank. Und ich muss auch noch was sagen. Hella von Sinn und ich, wir beide haben uns irrsinnig gefreut über drei Leute. Es war gestern ein sehr schwer behinderter junger Mann da, ja, der extra mit seiner Begleitung aus München nach Köln geflogen ist zu unserer Veranstaltung. Mhm. Hat mich riesig gefreut, hat uns riesig gefreut. Schöne Grüße an München, falls ihr jetzt auch heute Abend zuschaut. Dann war ein Mädel aus Bremen im Rollstuhl da, die auch extra angereist war zu unserer Veranstaltung. Und eine Dame, die mit dem Auto aus Heidelberg gekommen war. Und das hat uns natürlich riesig gefreut. Und wer weiß, wer noch alles. Und dabei, ihr beiden wart auch da und das ist auch schön. Ja, war auch echt eine tolle Veranstaltung. Prima, vielen Dank. Jo. Grüß die Fans von mir und alles Gute. Okay, tschüss. Auch, tschüss. So, meine Lieben, schon wieder ist der erste Tag in dieser Woche rum. Anne Buchholz war in der Technik und unser Thema morgen heißt Lebensretter. Ich möchte mit Menschen reden, die anderen Menschen das Leben gerettet haben. Und ich möchte umgekehrt natürlich auch mit Leuten reden, denen das Leben gerettet wurde. Erzählt mir eure Lebensrettungsgeschichten. Geschichte. Ab 1 Uhr sind wir hier im Radio und im Fernsehen und ab 0 Uhr, um 1 Uhr sind wir im Radio und im Fernsehen und ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter der bekannten Nummer und ihr könnt auch faxen, ebenfalls unter der bekannten Nummer. Ich wünsche eine schöne gute Nacht und bin sehr gespannt auf morgen Nacht. Macht's gut, ciao.